Zweiter Teil, die Freiheit. Kapitel 4, die fünf Säulen der Freiheit. Wir können die Krise, ihre Folgen und ihre Entfaltung ökonomisch analysieren. Aber wir müssen diese ökonomische Analyse an die gesellschaftlichen Werte und Institutionen anlehnen, die die Voraussetzungen für eine freie Gesellschaftsordnung darstellen. Sonst werden wir damit scheitern, die vollumfänglichen notwendigen Lerneffekte und Schlussfolgerungen zu gewinnen. Wenn ich in der Öffentlichkeit über dieses notwendige Wertegerüst spreche, so wird mir oft entgegengehalten, dass es doch gerade das Wesen einer freien Gesellschaft sei, dass jeder nach seiner Fasson glücklich werden könne. Und das schließe ein, dass sich die Menschen die Werte, nach denen sie leben wollen, selbst aussuchen. Ein verbindliches Wertegerüst sei daher für eine freie Gesellschaft sinnlos. Ja, der ganze Grundgedanke sei nicht liberal, sondern konservativ und ich würde damit einem Zirkelschluss aufsitzen. Der einzige Wert einer freien Gesellschaft sei die Werteneutralität. Ein anderes Wort für Wertenihilismus. Wer so argumentiert, der verkennt, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Freiheit des Einzelnen zu glauben, was er oder sie möchte, und den Werten, die eine Gesellschaft am Funktionieren halten. Die Wertepluralität findet ihre natürlichen Grenzen dann, wenn sich die Mehrheit einer Gesellschaft von den tragenden Werten der existierenden Ordnung abwendet. Es ist offenkundig, dass eine Gesellschaftsform nur dann überleben kann, wenn ihre Bürger die Werte teilen, auf denen sie ruht. Der singuläre Wert Wertepluralismus reicht dafür nicht aus. Gegen die Vorstellungen der Mehrheit kann eine Ordnung auf Dauer nur durch Gewalt aufrechterhalten werden. Das war zum Beispiel in der Sowjetunion der Fall, nur dass die Werte des Staates dort freiheitsfeindlich und die des Volkes freiheitsliebend waren. Der Kollaps kam entsprechend schnell und unerwartet. Die fünf Wertesäulen einer Gesellschaft der Freiheit wurden bereits im Prolog kursorisch erwähnt. Es sind dies die Individualität, das Eigentum, Ehe und Familie, Religion sowie Kunst, Kultur und Musik. Für unser Verständnis der Institutionen, die wir errichten müssen, um eine freie Gesellschaft zu etablieren und zu erhalten, müssen wir die Wirkungsweise dieser Werte im Detail betrachten und verstehen. Und wir müssen ihre vielfältigen Interaktionen studieren und uns über den Weg zur Identifikation dieser fünf Säulen im Klaren sein. Sie sind nämlich nicht im positiven Sinne als tragend erkannt worden, sondern es war der Versuch ihrer Abschaffung und Zerstörung in früheren sozialistischen Experimenten, der ihre tragende Funktion für eine freie Zivilisation zum Vorschein gebracht hat. Sie sind das Ergebnis eines evolutorischen Prozesses, der Jahrtausende in Anspruch genommen hat. Und sie sind, um es mit von Mises zu sagen, nicht das Ergebnis menschlichen Designs, sondern nur das Ergebnis menschlicher Interaktion. Manchmal wird der Verlust oder die Zerstörung einer Sache uns klarmachen, dass sie kein schmückendes Beiwerk, sondern unverzichtbarer Bestandteil unseres Lebens ist. Diskutieren wir also die fünf Säulen einer freien Zivilisation der Reihe nach und betrachten wir dann, wie sie ineinandergreifen.